ich hörte von den meisten Frauen, ich hab es nicht ernst gemeint. Von den meisten Frauen, ich hätte ein Herz aus Stein. Wie kann ein Mann Schmerzen zeigen, wenn er gar nichts fühlt? Bei einer Schlampe wird ein Mann doch automatisch kühl. Bis jetzt hab ich mich nur einmal verliebt, sogar das war einmal zu viel. Ich scheiße auf das Spiel, ich bin nicht dafür geschaffen. Es tut mir leid, deine Frau geht fremd, du bist ein Hund, wenn du verzeihst. Ich bin wählerisch, nein, ich verstehe nur nicht, warum heutzutage keine Frau was auf die Ehre gibt. Ich will nur eine, die mich respektiert, die weiß, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht existiert, die nicht fremd geht, flirten ist schon fremdgehen. Nur ein Blick reicht und ich lasse diesen Menschen stehen. Es war ein Fehler, diese Frau zu suchen, diesen Engel unter tausend Huren. Und jetzt frag ich mich, gibt es dich? Ich bin alleine und jetzt fickt es mich, weil ich mir täglich diese Frage stelle, gibt es dich? Gibt es dich? Ich weiß, du glaubst mir die Geschichte nicht. Ich such dich schon mein Leben lang, sag, gibt es dich? Gibt es dich? Ich bin alleine und jetzt fickt es mich, weil ich mir täglich diese Frage stelle, gibt es dich? Gibt es dich? Ich weiß, du glaubst mir die Geschichte nicht. Ich such dich schon mein Leben lang, sag, gibt es dich? Gibt es dich? Eine, die zufrieden ist mit mir. Falls ich dich hier finden sollte, dann verriegel ich die Tür. Eine Frau, die keine Disco braucht, wo nicht mal ein Idiot sagen kann, ich hab sie gefickt, die Frau. Keine MySpace-Schlampe, die sind alle gleich. Es reicht schon, wenn ich sag, hier mein 7er, schlag ein. Ich geb dir jetzt ein Beispiel. Sie meint, dass sie auf jeden Typen scheißt. Warum hat sie dein Minirock und High Heels, der man trauen kann? Weil man einfach keine Scheiße hört, die sich nötig hat, auf jeden Scheiß zu schwören. Wo ich ganz genau weiß, reißt sie heute jemand anders auf? Nein, meine Frau, sie ist daheim. Eine, die mit mir im Kino wär. Ich mein, im Kino wär. Auch wenn ich nicht dieser Bushido wär. Und glaub mir echt, das war ein Fehler, diese Frau zu suchen, diesen Engel unter tausend Huren. Und jetzt frag ich dich, gibt es dich? Ich bin alleine und jetzt fickt es mich, weil ich mir täglich diese Frage stelle, gibt es dich? Gibt es dich? Ich weiß, du glaubst mir die Geschichte nicht. Ich such dich schon mein Leben lang, sag, gibt es dich? Gibt es dich? Ich bin alleine und jetzt fickt es mich, weil ich mir täglich diese Frage stelle, gibt es dich? Gibt es dich? Ich weiß, du glaubst mir die Geschichte nicht. Ich such dich schon mein Leben lang, sag, gibt es dich? Eine, bei der ich stolz sagen kann, sie ist schwanger, bei der ich sagen kann, ich bin mit dir zufrieden, Mama. Ich fühl mich gut bei ihr und spüre die Geborgenheit und mich nicht fragen muss, mit wem sie es von morgen treibt. Die bei mir bleibt, die zu ihrem Chef sagt, mein Freund ist der Grund, warum ich auf den Termin pfeif. Du bist Karrierefrau, dann reist um die Welt, genieß deinen eigenen Urlaub von deinem eigenen Geld. Eine, bei der ich nie mehr fragen müsste, gibt es dich, weil ich sie gefunden hätte. Im Moment fickt es mich, fickt es mich. Und die nicht gut, glaub ich, mit dem besten Kumpel chillt. Männer sind schwanzgesteuert, merkst du, was dein Kumpel will? Du siehst doch, wie sie sich mit 16 schon aufstyle. Am Wochenende Party, Alkohol drauf sein. Es war ein Fehler, diese Frau zu suchen, diesen Engel unter tausend Huren. Und zum letzten Mal, gibt es dich? Ich bin alleine und jetzt fickt es mich, weil ich mir täglich diese Frage stelle, gibt es dich? Gibt es dich? Ich weiß, du glaubst mir die Geschichte nicht. Ich such dich schon mein Leben lang, sag, gibt es dich? Gibt es dich? Ich bin alleine und jetzt fickt es mich, weil ich mir täglich diese Frage stelle, gibt es dich? Gibt es dich? Ich weiß, du glaubst mir die Geschichte nicht. Ich such dich schon mein Leben lang, sag, gibt es dich?